19. März 2014 SMS an den Pelikan. Mit Einbruch der Dunkelheit 23 Uhr interaktive Laserprojektion. Die Luminale, die Biennale der Lichtkultur, beschränkt sich 2014 nicht nur auf die Frankfurter Innenstadt. Auch in Höchst wird eine leuchtende Installation das Lichtspektakel begleiten. Ein Pelikan aus grünem Licht wird nach Einbruch der Dunkelheit seine Schwingen ausbreiten, sich vom Dach des Bolongaro-Palastes erheben und über die gartenseitige Fassade gleiten. An der Lichtinstallation können sich die Besucher aktiv beteiligen, indem sie per SMS Texte an den Pelikan senden, die dann live auf die Fassade projiziert werden. Die dafür freigeschaltete Handynummer lautet 01633636663. Normale SMS kosten. Auf diese Weise wird eine unmittelbare Bürgerbeteiligung in Form von Wünschen, Ideen, Träumen oder Statements für ein lebenswertes Höchst geschaffen. Die Identifikation mit dem Bolongaro-Palast kann dabei durchaus im Vordergrund stehen. Es entsteht ein interaktives Happening, eine über SMS entstandene Sammlung von Idee und Statements, ein lebendiger öffentlicher Dialog zwischen den Menschen, der in Form eines Kunstwerkes Gestalt annimmt. Die interaktive Laserprojektion ist eine Arbeit von 431 Art, www.431art.org. In Zusammenarbeit mit der Laserfabrik Schoff Laser GmbH, www.laserfabrikum. Höchst im Licht ist eine Veranstaltung der Verwaltungsstelle Höchst in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt und dem Presse- und Informationsamt der Stadt Frankfurt am Main. Weitere Informationen zum Programm entnehmen Sie beigefügtem PDF-Flyer.